Teich. Soweit Informationen von Kilian Pfeffer. Es ist 9:09 und am Telefon im Deutschlandfunk begrüße ich nun Kashaya Ghiassi. Er ist gebürtiger Iraner, von Hause aus Hautarzt, aber auch Mitgründer, Chefredakteur und Moderator des Fernsehsenders TV Persia. Das ist ein Kanal, der ein 24-Stunden-Fernsehprogramm für den Iran produziert, in Deutschland, genauer in Hürth bei Köln. Das Programm wird per Satellit ausgestrahlt und von bis zu 7 Millionen Zuschauern im Iran gesehen. Guten Morgen, Herr Ghiassi. Guten Morgen, Deutschland. Persia TV, Herr Ghiassi, war bis zu der manipulierten Präsidentschaftswahl vor 17 Tagen ein Sender, in dem es vor allem um Unterhaltung, um Show, Musik und Mode ging. Dann haben Sie Ihr Programm umgestellt. Warum und wie? Als wir sahen, dass nach 30 Jahren Millionen von Menschen auf die Straße gehen, für Freiheit und Demokratie kämpfen, zunächst wollten wir diese Bilder zeigen. Dann später durch die Nachrichtensperre wollten wir einfach die Menschen informieren, was im Iran los ist, weil staatliche Fernsehen natürlich hat nicht mehr berichtet über Ereignisse im Iran. Westen genauso, in Deutschland bzw. anderen europäischen Ländern konnte man auch nicht mehr berichten, sodass wir uns die Aufgabe gemacht haben, von Situationen berichten, Live-Berichterstattung zu machen. Wie haben Sie das denn gemacht? Wie kamen Sie an Ihr Material, an Ihre Filme? Ja, das war das erste Mal, dass eigentlich wir eher als Medien hier im Westen die Material bekommen haben. Wir haben Amateurkolleginnen gehabt, die uns Bilder geschickt hatten, Berichte geschickt hatten. Wir haben durch die Verwandten, Bekannten, Freunde im Iran diesen Berichten überprüft. Nachdem wir gesehen haben, das entspricht der Wahrheit, haben wir diese Berichte ausgestrahlt. Und das waren auch Informationen. Menschen haben sie uns angerufen, gesagt, zum Beispiel gestern Abend war Demonstration, waren Millionen von Menschen oder Tausende. Heute haben wir das gemacht und morgen haben wir um 19 Uhr das vor. Und dieses Morgen das vor war auch zwecks Informationen anderen, dass Leute kommt. 19 Uhr morgen ist eine große Demonstration angesagt. Das geht aber jetzt nicht mehr, oder? Jetzt geht's nicht mehr, genauso ist das. Woran liegt das? Wir haben uns durch einen Störsender eigentlich ausgeschaltet. Bis auf 10% oder 20% kann man uns empfangen, sonst nicht mehr. Kein Haushalt kann uns empfangen. 10% oder 20% heißt dann noch 800.000 Leute oder wie viel heißt das? Ja, circa. Ja. Ist ja auch noch das ist ja auch noch eine Menge, es ist ja nicht wenig. Es ist eigentlich, es ist eine Menge, aber trotzdem ist nicht so wie damals. Wir konnten wirklich Millionen von Menschen erreichen. Mein Sender durch die Musik, Entertainment, was wir meistens für Jugendlichen gemacht haben, im Iran leben mehr als 70% Jugendlichen unter 30 Jahren. Da konnte man wirklich vielen empfangen. Aber wir sind dabei, wir haben nicht aufgehört. Wir beobachten die Situation im Iran, die Ereignisse. Und wir werden dann handeln dementsprechend. Können Sie uns denn sagen, Herr Ghiassi, wie sich für Sie zurzeit die Lage im Iran darstellt? Also ich sehe, dass das Anfang einer Revolution ist. Eine Revolution im Iran muss man sich nicht so wie hier bei Westen bei uns vorstellen, dass das nach einigen Monaten, so wie DDR-Fall oder so ergibt. Das war in Schahzeit damals, obwohl der Schah nicht so umgegangen war gegenüber eigenen Landsleuten, wie die Basijis diese Miliz machen, hat ein Jahr gedauert. Das ist ein Anfang, dass wir nach 30 Jahren erstmalig die Leute wagen, sich auf die Straße zu gehen, den Mund aufzumachen und sagen, was sie meinen, was sie denken. Ich freue mich sehr, dass durch die Manipulation der Wahlergebnisse zu diesen Zwischenfällen gekommen ist. Wäre es nicht gekommen, hätte man einfach von vornherein Mousavi ausgewählt, dass er Präsident ist, dann hätten wir genau eine Situation gehabt wie Präsidentschaft von Herrn Khatami vor circa 12 Jahren. Der ist auch von Islamischer Republik. Ob das jetzt eine Reform kommt, dass ein bisschen Erleichterung gibt oder nicht, tut nicht der Sache, weil letztendlich bei einer Islamischen Republik hat der Religionsführer, und das ist Herrn Khamenei, das letzte Wort. Und solange dass das so ist, wird nichts die Situation sich im Iran oder Nahosten oder für die Welt ändern. Herr Ghiassi, da hat man trotzdem den Eindruck, dass das Regime Gesicht hat. Was hat man? Entschuldige? Man hat den Eindruck, dass das Regime gesiegt hat, weil es im Prinzip zu keinen größeren Demonstrationen mehr kommt. Nein, das muss man so sehen. Die haben zwischen 800.000 bis 1 Million Milizen. Die sind sehr gut für solchen Tagen vorbereitet worden. Die sind bewaffnet. Die sind so, die schießen einfach auf die Leute. Egal, ob das jetzt, ich habe Berichte bekommen, 100%, dass man einen 12-jährigen Junge mal geschossen hat auf einen Straßen namens Schademann in Teheran oder schwangere Frau oder die haben keinen Rücksicht. Und die Leute haben zunächst Angst, aber man sieht trotzdem, dass gestern über 6.000, 7.000 Menschen gehen nochmal und demonstrieren. Und dieser Prozess braucht ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, die haben sich erstmalig gewagt und die werden nicht mehr aufhören. 30 Jahre Unterdrückung. Sie müssen sich so vorstellen, wir haben ein sehr reiches Land im Iran. Sehr reich. Die Leute leben aber unter Armutgrenze. Wo das ganze Geld hingeht, da stellt man sich die Fragen, warum leben wir so, obwohl wir besser leben konnten. Herr Gyasi, wie ist es eigentlich mit Ihnen? Müssen Sie und Ihre Mitarbeiter hier um Ihr Leben fürchten? Reicht der Arm der Teheraner Machthaber soweit? Ja, man muss fürchten, aber wir machen unsere Arbeit. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, wenn wir sehen, dass Millionen von Menschen auf die Straße gehen und ihre Leben riskieren. Wir sind, sagen wir mal, fast im sicheren Deutschland. Warum fast? Weil gerade in Europa, vor allem in Deutschland, sieht man viel von diesen Fundamentalen, dass sie ein Zuhause gefunden haben. Und doch, wir sind jetzt momentan unter Polizeischutz. Wir bangen um unsere, also ich bange mehr um meine Mitarbeiter, die dort arbeiten, um ihr Leben. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Und Sie bangen um Ihren Sender, um Ihr Fernsehprodukt, weil es die Werbeeinnahmen einbrechen, oder? Das ist auch der nächste Punkt, genau. Weil große Teil, obwohl wir mit einem Brand zusammenarbeiten, die wir von Nahost in diese Brands bekommen, zum Beispiel LG, Nokia und solche, aber die haben Vertreter im Iran. Diese Vertreter haben massiven Druck seitens Regierung bekommen. Man sieht auch, dass die jetzt, was die mit britischer Botschaft gemacht ist, gestern, ist einfach, dass man die Westen unter Druck setzt und Druck gegen die Westen ausübt. Das genauso haben die auch mit unseren Vertretern gemacht von diesem Brand, von dem wir die Werbungen bekommen. Und wir haben fast die Hälfte verloren. Herr Gyasi, wir wünschen Ihnen alles Gute und drücken die Daumen. Sie sind Chefredakteur des Fernsehsenders TV Persia. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Haben Sie viel